Hauptschwierigkeiten der Theorie des Kriegsführens. Um die Schwierigkeit der Aufgabe, welche in einer Theorie der Kriegsführung enthalten ist, deutlich zu übersehen und daraus den Charakter ableiten zu können, den eine solche Theorie haben muss, müssen wir auf die Haupteigentümlichkeiten, welche die Natur der kriegerischen Tätigkeit ausmachen, einen näheren Blick werfen. Erste Eigentümlichkeit: geistige Kräfte und Wirkungen, das feindselige Gefühl. Die erste dieser Eigentümlichkeiten besteht in den geistigen Kräften und Wirkungen. Kampf ist ursprünglich die Äußerung feindseliger Gefühle. Es wird aber allerdings in unseren großen Kämpfen, die wir Krieg nennen, aus dem feindseligen Gefühl häufig nur eine feindselige Absicht. Und es pflegt dem Einzelnen wenigstens kein feindseliges Gefühl gegen den Einzelnen beizuwohnen. Nichtsdestoweniger geht es nie ohne eine solche Gemütstätigkeit ab. Der Nationalhass, an dem es auch bei unseren Kriegen selten fehlt, vertritt bei dem Einzelnen gegen den Einzelnen mehr oder weniger stark die individuelle Feindschaft. Wo aber auch dieser fehlt und anfangs keine Erbitterung war, entzündet sich das feindselige Gefühl an dem Kampfe selbst, denn eine Gewaltsamkeit, die jemand auf höhere Weisung an uns verübt, wird uns zur Vergeltung und Rache gegen ihn entflammen. Früher noch, ehe wir es gegen die höhere Gewalt sein werden, die ihm gebietet, so zu handeln. Dies ist menschlich oder auch tierisch, wenn man will, aber es ist so. Man ist in den Theorien sehr gewohnt, den Kampf wie ein abstraktes Abmessen der Kräfte ohne allen Anteil des Gemüts zu betrachten. Und das ist einer der tausend Irrtümer, die die Theorien ganz absichtlich begehen, weil sie die Folgen davon nicht einsehen. Außer jener in der Natur des Kampfes selbst gegründeten Anregung der Gemütskräfte gibt es noch andere, die nicht wesentlich dazugehören, aber sich der Verwandtschaft wegen leichter mit verbinden, wie Ehrgeiz, Herrschsucht, Begeisterung jeder Art und so weiter. Die Eindrücke der Gefahr, der Mut. Endlich gebiert der Kampf das Element der Gefahr, in welchem sich alle kriegerischen Tätigkeiten wie der Vogel in der Luft und der Fisch im Wasser erhalten und bewegen müssen. Die Wirkungen der Gefahr gehen aber alle auf das Gemüt entweder unmittelbar, also instinktmäßig, oder durch den Verstand. Die erstere würde das Bestreben sein, sich ihr zu entziehen und, insofern dies nicht geschehen kann, Furcht und Angst. Wenn diese Wirkung nicht entsteht, so ist es der Mut, welcher jenem Instinkt das Gleichgewicht hält. Der Mut aber ist keineswegs ein Akt des Verstandes, sondern ebenfalls ein Gefühl wie die Furcht. Diese ist auf die physische Erhaltung, der Mut auf die moralische gerichtet. Der Mut ist ein edlerer Instinkt. Weil er aber das ist, so lässt er sich nicht wie ein lebloses Instrument gebrauchen, was seine Wirkungen im genau vorgeschriebenen Maße äußert. Der Mut ist also kein bloßes Gegengewicht der Gefahr, um diese in ihren Wirkungen zu neutralisieren, sondern eine eigentümliche Größe. Umfang des Einflusses, welchen die Gefahr übt. Um aber den Einfluss der Gefahr auf die im Kriege Handelnden richtig zu würdigen, muss man ihren Bereich nicht auf die physische Gewalt des Augenblicks beschränken. Sie beherrscht den Handelnden nicht bloß, indem sie ihn bedroht, sondern auch durch die Bedrohung aller ihm Anvertrauten, nicht bloß in dem Augenblick, wo sie wirklich vorhanden ist, sondern durch die Vorstellung auch in allen anderen, die zu diesem Augenblick eine Beziehung haben, endlich nicht bloß unmittelbar durch sich selbst, sondern auch mittelbar durch die Verantwortlichkeit, die sie mit zehnfachem Gewicht auf dem Geist des Handelnden lasten lässt. Wer könnte eine große Schlacht anraten oder beschließen, ohne dass der Geist sich mehr oder weniger gespannt und betroffen fühlte von der Gefahr und Verantwortlichkeit, die ein solcher großer Entscheidungsakt in sich trägt? Man kann sagen, dass das Handeln im Kriege, insofern es ein wirkliches Handeln, nicht ein bloßes Dasein ist, nie ganz aus dem Bereich der Gefahr hinaustritt. Andere Gemütskräfte. Wenn wir diese durch Feindschaft und Gefahr aufgeregten Gemütskräfte als dem Kriege eigentümlich betrachten, so schließen wir alle anderen, den Menschen auf seinem Lebensweg begleitenden, nicht davon aus. Sie werden auch hier häufig genug Platz finden. Zwar darf man sagen, dass manches kleinliche Spiel der Leidenschaften in diesem ernsten Dienst des Lebens zum Schweigen gebracht wird, doch gilt dies nur von den Handelnden der niederen Regionen, die von einer Gefahr und Anstrengung zu anderen fortgerissen, die übrigen Dinge des Lebens aus den Augen verlieren, sich der Falschheit entwöhnen, weil der Tod sie nicht gelten lässt, und so zu jener soldatischen Einfachheit des Charakters kommen, die immer der beste Repräsentant des Kriegerstandes gewesen ist. In den höheren Regionen ist es anders, denn je höher einer steht, umso mehr muss er um sich sehen. Da entstehen denn Interessen nach allen Seiten und ein mannigfaltiges Spiel der Leidenschaften, der Guten und Bösen. Neid und Edelsinn, Hochmut und Bescheidenheit, Zorn und Rührung, alle können als wirksame Kräfte in dem großen Drama erscheinen. Eigentümlichkeit des Geistes. Die Eigentümlichkeiten des Geistes in dem Handelnden sind neben denen des Gemütes gleichfalls von einem hohen Einfluss. Andere Dinge darf man erwarten von einem fantastischen, überspannten, unreifen Kopf als von einem kalten und kräftigen Verstande. Aus der Mannigfaltigkeit der geistigen Individualität entspringt aber die Mannigfaltigkeit der Wege, die zum Ziel führen. Diese große Mannigfaltigkeit in der geistigen Individualität, deren Einfluss man sich vorzüglich in den höheren Stellen denken muss, weil er nach oben hin zunimmt, ist es vorzüglich, welche die von uns schon im ersten Buche ausgesprochene Mannigfaltigkeit der Wege zum Ziel hervorbringt und dem Spiel der Wahrscheinlichkeit und Glück einen ungleichen Anteil an den Begebenheiten zuteilt. Zweite Eigentümlichkeit: lebendige Reaktion. Die zweite Eigentümlichkeit im kriegerischen Handeln ist die lebendige Reaktion und die Wechselwirkung, welche daraus entspringt. Wir sprechen hier nicht von der Schwierigkeit, eine solche Reaktion zu berechnen, denn diese liegt schon in der erwähnten Schwierigkeit, die geistigen Kräfte als Größen zu behandeln, sondern weil die Wechselwirkung ihrer Natur nach aller Planmäßigkeit entgegenstrebt. Die Wirkung, welche irgendeine Maßregel auf den Gegner hervorbringt, ist das Individuellste, was es unter allen Datis des Handelns gibt. Jede Theorie aber muss sich an Klassen von Entscheidungen halten. Und niemals kann sie den eigentlichen individuellen Fall in sich aufnehmen. Dieser bleibt überall dem Urteil und Talent anheimgegeben. Es ist also natürlich, dass ein Handeln wie das kriegerische, was so häufig in seinem auf allgemeine Umstände gebauten Plan durch unerwartete individuelle Erscheinungen gestört ist, überhaupt mehr dem Talent überlassen bleiben muss und von einer theoretischen Anweisung weniger Gebrauch machen kann wie jedes andere. Dritte Eigentümlichkeit: Ungewissheit aller Datis. Endlich ist die große Ungewissheit aller Datis im Kriege eine eigentümliche Schwierigkeit, weil alles Handeln gewissermaßen in einem bloßen Dämmerlicht verrichtet wird, was noch dazu nicht selten wie eine Nebel- oder Mondscheinbeleuchtung den Dingen einen übertriebenen Umfang, ein groteskes Ansehen gibt. Was diese schwache Beleuchtung an vollkommener Einsicht entbehren lässt, muss das Talent erraten oder es muss dem Glück überlassen bleiben. Es ist also wieder das Talent oder gar die Gunst des Zufalls, welchen in der Mangelung einer objektiven Weisheit vertraut werden muss. Eine positive Lehre ist unmöglich. Bei dieser Natur des Gegenstandes müssen wir uns sagen, dass es eine reine Unmöglichkeit wäre, die Kriegskunst durch ein positives Lehrgebäude wie mit einem Gerüst versehen zu wollen, welches dem Handelnden überall einen äußeren Anhalt gewähren könnte. Der Handelnde würde sich in allen jenen Fällen, wo er auf sein Talent verwiesen ist, außer diesem Lehrgebäude und mit ihm im Widerspruch befinden und es würde, wie vielseitig dasselbe auch aufgefasst sein möchte, immer dieselbe Folge wieder eintreten, von der wir schon gesprochen haben, dass das Talent und Genie außer dem Gesetz handelt und die Theorie ein Gegensatz der Wirklichkeit wird. Auswege für die Möglichkeit einer Theorie. Die Schwierigkeiten sind nicht überall gleich groß. Aus dieser Schwierigkeit öffnen sich uns zwei Auswege. Zuerst ist das, was wir von der Natur der kriegerischen Tätigkeit im Allgemeinen gesagt haben, nicht auf dieselbe Weise von der Tätigkeit einer jeden Stelle zu verstehen. Nach unten hin wird der Mut persönlicher Aufopferung mehr in Anspruch genommen, aber für den Verstand und das Urteil sind die Schwierigkeiten unendlich viel geringer. Das Feld der Erscheinungen ist viel geschlossener. Zwecke und Mittel sind in der Zahl beschränkter. Die Data bestimmter, meistens sogar in wirklichen Anschauungen enthalten. Je weiter wir aber hinaufsteigen, umso mehr nehmen die Schwierigkeiten zu, bis sie im obersten Feldherrn ihren höchsten Grad erreichen, sodass bei ihm fast alles dem Genius überlassen bleiben muss. Aber auch nach einer sachlichen Einteilung des Gegenstandes sind die Schwierigkeiten nicht überall dieselben, sondern nehmen ab, je mehr die Wirkungen sich in der materiellen Welt äußern und zu, je mehr sie in die geistige übergehen und zu Motiven werden, die den Willen bestimmen. Darum ist es leichter, die innere Ordnung, die Anlage und Führung eines Gefechts durch eine theoretische Gesetzgebung zu bestimmen, als den Gebrauch desselben. Dort ringen die physischen Waffen miteinander, und wenn der Geist auch darin nicht fehlen kann, so muss doch der Materie ihr Recht gelassen werden. In der Wirkung der Gefechte aber, wo die materiellen Erfolge zu Motiven werden, hat man es nur mit der geistigen Natur zu tun. Mit einem Wort, die Taktik wird viel weniger Schwierigkeiten einer Theorie haben als die Strategie. Die Theorie soll eine Betrachtung und keine Lehre sein. Der zweite Ausweg für die Möglichkeit einer Theorie ist der Gesichtspunkt, dass sie nicht notwendig eine positive Lehrung, das heißt Anweisung zum Handeln, zu sein braucht. Überall, wo eine Tätigkeit es größtenteils immer wieder mit denselben Dingen zu tun hat, mit denselben Zwecken und Mitteln, wenn auch mit kleinen Veränderungen und wenn auch in einer noch so großen Mannigfaltigkeit der Kombination, müssen diese Dinge ein Gegenstand vernünftiger Betrachtung werden können. Eine solche Betrachtung aber ist eben der wesentlichste Teil jeder Theorie und hat auf diesen Namen ganz eigentlich Anspruch. Sie ist eine analytische Untersuchung des Gegenstandes, führt zu einer genauen Bekanntschaft und wenn sie auf die Erfahrung, also in unserem Fall auf die Kriegsgeschichte angewendet wird, zur Vertrautheit mit demselben. Je mehr sie diesen letzten Zweck erreicht, umso mehr geht sie aus der objektiven Gestalt eines Wissens in die subjektive eines Könnens über. Umso mehr wird sie sich also da wirksam zeigen, wo die Natur der Sache keine andere Entscheidung als die des Talents zulässt. Sie wird in ihm selbst wirksam werden. Untersucht die Theorie die Gegenstände, welche den Krieg ausmachen, unterscheidet sie schärfer. Was auf den ersten Blick zusammenzufließen scheint, gibt sie die Eigenschaften der Mittel vollständig an, zeigt sie die wahrscheinlichen Wirkungen derselben, bestimmt sie klar die Natur der Zwecke, trägt sie überall das Licht einer verweilenden, kritischen Betrachtung in das Feld des Krieges. So hat sie den Hauptgegenstand ihrer Aufgabe erfüllt. Sie wird dann demjenigen ein Führer, der sich mit dem Kriege aus Büchern vertraut machen will. Sie hält ihm überall den Weg auf, erleichtert seine Schritte, erzieht sein Urteil und bewahrt ihn vor Abwägen. Wenn ein Sachverständiger sein halbes Leben darauf verwendet, einen dunklen Gegenstand überall aufzuklären, so wird er wohl weiterkommen als derjenige, welcher in kurzer Zeit damit vertraut sein will. Dass also nicht jeder von Neuem aufzuräumen und sich durchzuarbeiten habe, sondern die Sache geordnet und gelichtet finde, dazu ist die Theorie vorhanden. Sie soll den Geist des künftigen Führers im Kriege erziehen oder vielmehr ihn bei seiner Selbsterziehung leiten, nicht aber ihn auf das Schlachtfeld begleiten, so wie ein weiser Erzieher die Geistesentwicklung eines Jünglings lenkt und erleichtert, ohne ihn darum das ganze Leben hindurch am Gängelbande zu führen. Bilden sich aus den Betrachtungen, welche die Theorie anstellt, von selbst Grundsätze und Regeln, schießt die Wahrheit von selbst in diese Kristallform zusammen, so wird die Theorie diesem Naturgesetz des Geistes nicht widerstreben. Sie wird vielmehr, wo sich der Bogen in einem solchen Schlussstein endigt, diesen noch hervorheben. Aber sie tut dies nur, um dem philosophischen Gesetz des Denkens zu genügen, um den Punkt deutlich zu machen, nach welchem die Linien alle hinlaufen, nicht um daraus eine algebraische Formel für das Schlachtfeld zu bilden, denn auch diese Grundsätze und Regeln sollen in dem denkenden Geiste mehr die Hauptlineamente seiner eingewohnten Bewegungen bestimmen, als ihm in der Ausführung den Weg gleich Messstangen bezeichnen. Mit diesem Gesichtspunkt wird die Theorie möglich, und ihr Widerspruch mit der Praxis hört auf. Mit diesem Gesichtspunkt wird die Möglichkeit einer befriedigenden, das heißt einer nützlichen und niemals mit der Wirklichkeit in Widerspruch tretenden Theorie der Kriegsführung gegeben. Und es wird nur von der verständigen Behandlung abhängen, sie mit dem Handeln so zu befreunden, dass der widersinnige Unterschied zwischen Theorie und Praxis ganz verschwinde, den oft eine unvernünftige Theorie hervorgerufen und womit sie sich von dem gesunden Menschenverstand losgesagt hat, den aber ebenso oft Beschränktheit des Geistes und Unwissenheit als Vorwand gebraucht hat, um sich in der angeborenen Ungeschicklichkeit recht gehen zu lassen. Die Theorie betrachtet also die Natur der Zwecke und Mittel. Zweck und Mittel in der Taktik. Die Theorie hat also die Natur der Mittel und Zwecke zu betrachten. In der Taktik sind die Mittel die ausgebildeten Streitkräfte, welche den Kampf führen sollen. Der Zweck ist der Sieg. Wie dieser Begriff näher bestimmt werden kann, wird sich in der Folge bei der Betrachtung des Gefechts besser sagen lassen. Wir begnügen uns hier, den Abzug des Gegners vom Kampfplatz als das Zeichen des Sieges anzugeben. Vermittels dieses Sieges erreicht die Strategie den Zweck, welche sie dem Gefecht gegeben hat und der eine eigentliche Bedeutung ausmacht. Diese Bedeutung hat auf die Natur des Sieges allerdings einigen Einfluss. Ein Sieg, welcher darauf gerichtet ist, die feindliche Streitkraft zu schwächen, ist etwas anderes als einer, der uns bloß in den Besitz einer Stellung bringen soll. Er wird also die Bedeutung eines Gefechts auf die Anlage und Führung desselben einen merklichen Einfluss haben können. Es werden also diese Bedeutungen auch ein Gegenstand der Betrachtung für die Taktik sein. Umstände, welche die Anwendung der Mittel immer begleiten. Da es gewisse Umstände gibt, welche das Gefecht immerwährend begleiten und mehr oder weniger Einfluss darauf haben, so müssen diese bei der Anwendung der Streitkräfte mit in Betrachtung gezogen werden. Diese Umstände sind die Örtlichkeit, das Terrain, die Tageszeit und das Wetter. Örtlichkeit. Die Örtlichkeit, welche wir lieber in die Vorstellung von Gegend und Boden auflösen wollen, könnte, streng genommen, ohne Einfluss sein, wenn das Gefecht in einer vollkommenen und ganz unbebauten Ebene geliefert würde. In Steppengegenden kommt der Fall wirklich vor. In den Gegenden des gebildeten Europas ist er fast nur eine eingebildete Vorstellung. Es ist also zwischen den gebildeten Völkern kaum ein Gefecht ohne Einfluss von Gegend und Boden denkbar. Tageszeit. Die Tageszeit wirkt auf das Gefecht durch den Unterschied von Tag und Nacht. Aber die Beziehungen reichen natürlich weiter als gerade bis an die Grenze beider, weil jedes Gefecht eine gewisse Dauer hat und die Großen sogar eine Dauer von vielen Stunden. Für die Anlage einer großen Schlacht macht es einen wesentlichen Unterschied, ob sie am Morgen oder Nachmittag anfängt. Indessen wird es allerdings eine Menge Gefechte geben, wo sich der Umstand der Tageszeit als ganz gleichgültig verhält, in der Allgemeinheit der Fälle ist der Einfluss desselben nur gering. Wetter. Noch seltener wird das Wetter von einem bestimmten Einfluss, und meistens ist es nur durch den Nebel, dass es eine Rolle spielt. Zwecke und Mittel in der Strategie. Die Strategie hat ursprünglich nur den Sieg, das heißt den taktischen Erfolg als Mittel und, in letzter Instanz, die Gegenstände, welche unmittelbar zum Frieden führen sollen, als Zweck. Die Anwendung ihres Mittels zu diesen Zwecken ist gleichfalls von Umständen begleitet, die mehr oder weniger Einfluss darauf haben. Umstände, welche die Anwendung der Mittel begleiten. Diese Umstände sind Gegend und Boden, aber die erstere zugleich erweitert zu Land und Volk des ganzen Kriegstheaters, die Tageszeit, aber auch zugleich die Jahreszeit, endlich das Wetter, und zwar durch ungewöhnliche Erscheinungen desselben, großer Frost und so weiter.